Max Rhodes. Yo. Ey, Hustensaft, Jüngling. Ihr habt lange drauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Lean mit den Benzos, Mois, das ist echt so. Ich gönn mir Hustensaft plus Alex und ich falle nicht um. Ich bin standhaft wie ein Standbein. Rap ist zwar ein gutes Hobby, aber noch kein Standbein. Lean mit den Benzos, Mois, das ist echt so. Ich gönn mir Hustensaft plus Alex und ich falle nicht um. Ich bin standhaft wie ein Standbein. Rap ist zwar ein gutes Hobby, aber noch kein Standbein. Ich bin Max Rhodes, das ist Hustensaft. Wir beide haben kein Abi und gehen nicht zur Schule, Spaß. Wir sippen Lean, poppen Zanny Bars, haben mit Groupies Spaß, geben im Car Gas, brauchen kein Carglas, das ist zu billig Slime. Groupie Hoes, die tun so, als würden sie nicht billig sein. Doch das sind sie, Mois, wie ein Zehner. Ich rauche 5 Gramm, Mann, und ich kauf mir kein Zehner. Spielt es eine Rolle, ob ich Fame bin? Ja, das tut es, Mann, denn ich bin im fucking Game drin. Ja, im Game drin, so wie Mario. Ich schwöre, ich vertrag mehr Pilze auf der fucking Party, ho. Lean mit den Benzos, Mois, das ist echt so. Ich gönn mir Hustensaft plus Alex und ich falle nicht um. Ich bin standhaft wie ein Standbein. Rap ist zwar ein gutes Hobby, aber noch kein Standbein. Lean mit den Benzos, Mois, das ist echt so. Ich gönn mir Hustensaft plus Alex und ich falle nicht um. Ich bin standhaft wie ein Standbein. Rap ist zwar ein gutes Hobby, aber noch kein Standbein. Meine Groupies sind nicht billig, na, sie sind kostenlos. Und selbst wenn sie 1000 Euro kosten, wär das kostenlos. Spritz hier in den Mund, willst du mal kostenlos? Das Leben in der Trap ist hart, hier ist oft was los. Ich komm mit Max Rhodes und wir flicken Groupies hart. Meine Apple Watch mit rotem Armband ist ein Unikat. Fick die Bitch ohne Kondom, weil ich kein Gummi mag. Was ich in dein Drink schütte, gibt es nicht im Supermarkt. Maybe im Darknet, ich steh auf dem Red Carpet. Du kommst nach Hause und ich hab auf dich gewartet. Mit ganzen Griffen leer, weil ich keinen Fick gebe. Pussy von der Bitch ist süß, Himbeere. Lean mit den Benzos, Mois, das ist echt so. Ich gönn mir Hustensaft plus Alex und ich falle nicht um. Ich bin standhaft wie ein Standbein. Rap ist zwar ein gutes Hobby, aber noch kein Standbein. Lean mit den Benzos, Mois, das ist echt so. Ich gönn mir Hustensaft plus Alex und ich falle nicht um. Ich bin standhaft wie ein Standbein. Rap ist zwar ein gutes Hobby, aber noch kein Standbein.